WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 23. April 1902. Der Geburtstag des isländischen Schriftstellers Halldór Laxness. Halldór Laxness und seine Leser. Ein schwieriges Verhältnis. Viele bewunderten seine Literatur, andere hassten ihn und alles, was er schrieb. Es gab Leser, ich habe auch welche der Eltern gekannt. So erinnert sich sein Biograf Halldór Gudmundsson. Die sich nicht vorstellen konnten, ein Buch von Laxness in ihrem Hause stehen zu haben. Denn er mischte sich ein. Er forderte und provozierte mit seinen Schriften und mit seinen politischen Meinungen. Er drängte sein rückständiges, bäuerliches, kulturell völlig isoliertes Land mit aller Kraft in die Moderne. Schrieb in Zeitungsartikeln darüber, wie primitiv die Isländer seien und jetzt müssten sie sich alles Mögliche angewöhnen und lernen. Sie müssten lernen, ordentlich zu gehen, sich die Zähne zu bürsten. Die Frauen müssten eine Bubikopf-Frisur haben und so weiter. Halldór Laxness veränderte sein Land durch sein Werk und durch sein Leben. Und das umfasste nahezu das gesamte 20. Jahrhundert. Geboren wurde er als Halldór Gudjonsson am 23. April 1902, heute vor 120 Jahren, in Reykjavik. Das war absolut eine Kleinstadt, ein Dorf eigentlich, 6000 Einwohner und sehr primitiv. Wie überhaupt das ganze Land. Es war eine Bauerngesellschaft einfach, eine agrare Gesellschaft, wo es außer Reykjavik kaum Dörfer gab. Eine Gesellschaft auch fast ohne Geld, ohne bürgerliche Kultur. Eigentlich war die industrielle Revolution noch gar nicht nach Island gekommen. Und dann haben wir in 70, 80 Jahren eine Entwicklung durchgemacht, für die andere Länder 300 Jahre hatten. Auch Laxness Vater wirkte dabei mit als Bauarbeiter. Liebevoll souverän spottete Halldór über seine Herkunft. Von Leuten, die es wissen müssen, habe ich erfahren, ich sei nicht im Holzhaus auf dem Grundstück geboren, wo mich das Mädchen aus dem Fenster fallen ließ, sondern im Steinhaus dicht an der Straße, wo die Katze in die Wiege sprang und ihre Krallen in das Gesicht des Kindes grub, wofür diese Katze mit dem Tod bestraft wurde. Als Halldór 4 Jahre alt war, zogen die Eltern auf den nahegelegenen Bauernhof Laxness. Da gab es dann die Großmutter, die ihm ganz in der Tradition mündlicher Überlieferung alte Geschichten erzählte. Und es gab eine wilde, unberührte Natur, die ihm fast mystische Erweckungserlebnisse bescherte. Er steht vielleicht unten an der Bucht und es wird allmählich Frühling. Oder vielleicht droben am Berghang, oberhalb der Hauswiese. Und auf der Hauswiese stand üppiges Gras. Bald würde es gemäht werden. Da ist ihm, als sehe er das Antlitz Gottes vor sich. Er spürt, wie sich das Göttliche mit einem unbeschreibbaren Klang in der Natur offenbart. Seine Eltern ließen ihn in Ruhe. Andere Gleichaltrige mussten auf den Höfen mithelfen. Er konnte als Junge schon die ganze Zeit einfach zeichnen und schreiben. Er wollte eben nur eins, ein Dichter werden. Und deshalb zog Halldór 1919 mit 17 Jahren nach Kopenhagen. Ende des Ersten Weltkriegs. Die dänische Hauptstadt mit ihren rund 500.000 Einwohnern platzt aus allen Nähten. Arbeitssuchende, Flüchtlinge aus Russland vertrieben durch die Bolschewisten. Und mittendrin dieser junge, hochgewachsene, magere isländische Provinzler mit Hut und dunkler Hornbrille und angeberischem Spazierstock, strotzend vor Ehrgeiz. Er ist nicht mal 2 Tage da. Da macht er sich so ein Namensschild und stellt das auf die Tür der Wohnung, wo er Unterschlupf bekommen hatte, ferne Bekannte seiner Mutter. Und da stand drauf, Halldór von Laxness, Poeta. Ein paar Monate später veröffentlicht er schon seine ersten Kurzgeschichten in der größten Zeitung des Landes, Berlingske Tidende. Doch das reicht ihm nicht. Sein Ziel ist nicht Kopenhagen, nicht Dänemark. Sein Ziel ist die ganze Welt. Selbstverständlich will ich fahren, fahren, fahren. Was habe ich noch unter diesem Volk von Provinzlern verloren? Zwischen ungehobelten Grobianen und geldgierigen Fischereibauern, in diesem Land der Volksweisheit, wo Landstreicher, Großmütter, Wahrsagerinnen und ausgediente Dorfschulzen die Bannerträger der Kultur sind. So der Held seines ersten autobiografisch gefärbten Romans, der große Weber von Kaschmir. Haldor, der sich jetzt offiziell Laxness nennt, beginnt zu reisen. Sein Leben lang wird er zwischen Island und irgendeinem anderen Teil der Erde hin und her pendeln. Ein Kosmopolit, der fließend mehrere Sprachen spricht. Sein gesamtes Werk lebt von dieser Spannung zwischen seiner Heimat und einer neugierig erforschten anderen Welt. Doch sie droht, ihn auch zu zerreißen. Er suchte irgendeine Wahrheit, die größer sei als der Mensch. Das kann man sich, glaube ich, auch teilweise mit dem Ersten Weltkrieg erklären. Also wenn er zum Beispiel schon in diesen Jahren 1919, 20 nach Deutschland kommt, dann sieht er ja Junge seines Alters oder etwas älter als Invaliden überall in den Straßen. Und er dachte, er kommt jetzt zum Zentrum der Kultur und er sieht ein Land, das etwas Fürchterliches gerade durchgemacht hat. Und da wird natürlich dieser Gedanke auch stark, es muss irgendwas Wichtigeres, was Wahreres geben als das, was ich hier sehe. Seine Sinnsuche führt Haldor Laxness erst zur Religion. 1923 konvertiert er in einem luxemburgischen Kloster zum Katholizismus und gibt sich einen zweiten Vornamen, Kilian. Dann treibt es ihn weiter von Europa nach Amerika, wo er in Hollywood Fuß fassen will, ohne Erfolg, schließlich durch die ganze Welt. Statt Religion jetzt die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit. Er verabscheut den Kapitalismus, Unterdrückung in jeder Form. Er wird zum Sozialisten. Die 1920er Jahre sind für Haldor Laxness Experiment. Ideologisch mit Katholizismus, Sozialismus und Kommunismus, literarisch mit Expressionismus, Surrealismus und Realismus. Als er 1930 nach Island zurückkehrt, hat er Stoff für dutzende Romane im Gepäck. Eine neue Revolution hat in der Seele des Autors stattgefunden und er lädt das isländische Volk ein, von ihren Früchten zu kosten. In einer Zeitungsnotiz heißt es amüsiert: Jetzt hat man Kilian wieder in den Straßen der Stadt gesehen. Lang und dürr, mit dicker Brille und breitem Hut schreitet er in großen Schritten daher, ausgezehrt von der Reflexion über den Abgrund der menschlichen Existenz, eingehüllt und umwölkt von allen neuesten Formen der Poesie. Themen, die das isländische Volk beschäftigen: soziale Fragen, Literatur, sexuelle Fragen, Glaubensfragen. In den 30er Jahren schreibt Haldor Laxness einige seiner größten Romane. 1931 Salka Valka, 1934 Sein eigener Herr, 1937 Weltlicht. Haldor Gudmundsson. Die haben beides. Auf der einen Seite versuchen sie in einem kleinen Kern, in einem Fischerdorf oder bei einem Dichter unter schrecklichen Umständen auf dem Lande oder bei den Bauern auf der Einöde, in einer Miniatur die größten Probleme des Menschen zu zeigen und damit gleichzeitig auch die ganze Welt anzusprechen. Laxness findet seinen ganz eigenen Stil. Episch und doch straff komponiert, leidenschaftlich und doch ironisch, kritisch und doch fasziniert von seiner isländischen Heimat, von ihrer Natur und ihrer Geschichte. Wenn die Frühlingswinde durch das Tal wehen, wenn die Frühlingssonne auf das weiße vertrocknete Gras des Flussufers scheint und auf den See und auf zwei weiße Schwäne des Sees und das erste Grün aus Wiese und Moor hervorlockt, wer würde da glauben, dass dieses grasige, friedliche Tal die Geschichte unseres früheren Lebens in sich birgt und dessen Gespenster? Er schrieb sehr isländische Bücher. Weil er aber eine starke gesellschaftskritische Position hatte, sich sehr kritisch gegenüber der isländischen Tradition stellte, war das mit sehr gemischten Gefühlen, die er bei den isländischen Lesern empfangen wurde. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 kann Laxness nicht mehr reisen. Er beschäftigt sich dann natürlich mit kritischer Distanz, aber auch mit Liebe, mit der isländischen Tradition, mit der Saga-Tradition. Die Sagas, uralte Geschichten von Helden und ihren Sippen, geboren in einem Land aus Lava und Eis, unter einem wolkenzerrissenen, oft nebelverhangenen Himmel, mit spärlichem Pflanzenwuchs und wenigen Tieren, bevölkert von oft bis zur Besessenheit eigensinnigen Männern und starken Frauen. Es gab eine Zeit, heißt es in alten Büchern, da das isländische Volk nur ein gemeinsames Eigentum besaß, das einen gewissen Geldwert hatte. Das war eine Glocke. Diese Glocke hing am Giebel des Gerichtsgebäudes in Thingvellir. Sie wurde zu Gerichtsverhandlungen und Hinrichtungen geläutet. So alt war die Glocke, dass keiner mehr mit Sicherheit ihr Alter kannte. Die Island-Glocke, 1943, Laxness' beliebtester Roman, erzählt von einer Zeit unter Dänenherrschaft, in denen der König in Kopenhagen das Land ausblutet, um seine Kriege zu bezahlen. Auch die Island-Glocke wird abtransportiert, das alte Recht gilt nicht mehr. Doch einige bockige Isländer leisten zäh und listig Widerstand. Viele haben sich dadurch mit ihm versöhnt. In dem Sinne, dass die Identitätssuche der isländischen Bevölkerung, die Suche, warum lebe ich hier, warum bin ich Isländer, warum arbeite ich hier und so weiter, damit verbunden war, wie er das Land in seinen Büchern spiegelte. Also man benutzte seine Literatur auch zur Selbstfindung. Ein Skandal dann, Atomstation von 1947, eine Abrechnung mit den Amerikanern, die in Island eine Militärbasis errichten und mit den eigenen Politikern, die sich von ihnen kaufen lassen. Wütend der Aufschrei der Konservativen gegen den Kommunisten Laxness, der lange an einen Sozialismus sowjetischer Prägung glaubt. Und dann der Knall. 1955 erhält Haldor Laxness den Nobelpreis für Literatur für, so die Jury, seine anschauliche, epische Kraft, welche die große Erzählkunst von Island erneuert hat. Da steht er nun, hochgewachsen und hager, oben an der Reling des Schiffes, das ihn von der Preisverleihung in Stockholm zurückbringt und dankt seinem Volk für den jubelnden Empfang. Dank du mir nie für meine Verse, denn du allein hast sie mir alle gegeben. Nach dem Nobelpreis folgen bei ihm die Jahre der Enttäuschung. Er hatte sich ja die ganze Zeit vorgenommen, der Welt seine Geschichten zu erzählen. Welche Ziele gibt es jetzt noch? Laxness schreibt zwar noch große Romane wie Das Fischkonzert oder Am Gletscher, schreibt Essays und Theaterstücke, geht auf Reisen, viele seiner Bücher werden übersetzt und verfilmt. Doch epische Literatur ist in der Moderne kaum mehr gefragt. Der alte Elan hat nachgelassen, er wird zum altersweisen Taoisten. Ich habe alle sozialen Ideen gehabt, auch Religion, aber ich brauche es für meinen Stoff, für meinen Romanstoff. Und ich habe zu vielen Ideen ja gesagt, eine Weile. Und dann nachher, nach kurzer Zeit manchmal, sind diese Sachen einfach verduftet. Ich weiß nicht mehr, wo sie sind. Das interessiert mich nicht. Doch nach wie vor genießt Haldor Laxness das Leben und den Erfolg, baut für sich, seine Frau und die beiden Töchter ein großes, modernes Haus auf dem Lande, empfängt dort viele, auch ausländische, berühmte Gäste, spielt leidenschaftlich Klavier, kleidet sich elegant, gerne in weißen Anzügen und rast mit seinem Jaguar übers Land. Ein Dandy, spotten manche. Doch was soll's? Sein Biograf Haldor Gudmundsson. Er war unglaublich charmant. Wenn er Leute traf, dann war er witzig und er war ja für seine oft ganz absurden, provokativen Bemerkungen bekannt. Es macht einen großen Spaß, mit ihm zu sprechen. In seiner Nähe spürt man auch das, was man heutzutage Charisma nennt. Haldor Laxness starb 1998, kurz vor dem 96. Geburtstag. In seinem langen Leben hat er über 60 Bücher geschrieben, sein Land an die kulturelle Tradition Europas angebunden, sich selbst immer wieder überprüft, im Denken, im Schreiben. Ein Autor von Weltrang. Ein moderner Klassiker. Diese Fähigkeiten, sich zu erneuern und die Welt aus neuer Sicht immer sehen zu können, die finde ich sehr faszinierend. Es gibt immer wieder junge Leser, junge Autoren, die sich an ihn wenden und durch ihn die Welt entdecken. Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Haldor Laxness, der am 23. April 1902 geboren wurde. Redaktion David Rother. Zeitzeichen morgen über die Tanzmusikkonferenz in der DDR. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.